Am Montag war er noch an der Unglücksstelle. Heute war sein letzter Arbeitstag. Der Minister für Arbeitsschutz der chinesischen Regierung, Yang Dongyang, wurde entlassen. Der Grund: Verdacht auf Korruption. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, es werde wegen schwerer Verletzung von Disziplin und Gesetzen ermittelt. Ein direkter Zusammenhang mit dem Unglück in Tianjin wurde nicht hergestellt. Aber ein Zufall ist die Entlassung wohl eher nicht. Um 9 Uhr Ortszeit ist in der Hafenstadt Tianjin der Opfer der Explosionskatastrophe gedacht worden. Erst standen die Menschen für eine Schweigeminute auf der Straße, dann hupten die Schiffssirenen im Hafen von Tianjin. Es ist der 7. Tag nach der Katastrophe, in China ein wichtiger Trauertag. Nach traditionellem Glauben sollen die Seelen an diesem Tag nach Hause zurückkehren. Obwohl die chinesischen Behörden wieder neue Katastrophenhelfer zur Explosionsstelle geschickt haben, kommen die Aufräumarbeiten nur langsam voran. Das Trümmerfeld ist unübersichtlich und gefährlich. Tausende Container wurden herumgewirbelt, Chemikalien überall verstreut. Auch heute Morgen gab es wieder kleinere Explosionen und neue Schwelbrände. Wie die Umweltbehörde von Tianjin heute bekannt gab, versuchen die chinesischen Behörden, mit Chemikalien verseuchtes Wasser aufzubereiten und abzulassen. So soll verhindert werden, dass sich das vergiftete Wasser mit Regenwasser mischt und verteilt wird. Die Behörden haben in der Luft deutlich erhöhte Werte von giftigen Chemikalien gemessen. Trotzdem wurde versichert, dass keine direkte Gefahr für Menschen bestehe. Spezialisten versuchen, tonnenweise Behälter mit Chemikalien einzusammeln und abzutransportieren. Es wurde außerdem offiziell bestätigt, dass insgesamt 10 Manager des betroffenen Logistikunternehmens Ruhai festgenommen wurden. Die Pekinger Generalstaatsanwaltschaft soll klären, ob die Firma gegen Sicherheitsvorschriften verstoßen hat und ob illegale und kriminelle Praktiken zur Katastrophe von Tianjin geführt haben.